Erster David ging über den Berg. Da traf er Ziba. Ziba war der Diener von Meribal. Er hatte zwei Esel mit Brot, Früchten und Wein. Zweiter der König fragte, was machst du damit? Ziba sagte, die Esel sind für deine Familie. Das Essen und der Wein sind für die Diener. Dritter der König fragte, wo ist Meribal? Ziba sagte, er bleibt in Jerusalem. Er will das Reich seines Vaters zurück. Vierter David sagte zu Ziba, jetzt gehört alles von Meribal dir. Ziba verbeugte sich tief vor dem König. Fünfter David kam nach Bahurim. Dort kam Simei aus dem Haus von Saul. Er fluchte David die ganze Zeit aus. Sechster, er warf Steine auf David und seine Männer. Aber viele Soldaten schützten den König auf beiden Seiten. Siebter, Simei schrie, geh weg, du Mörder. Du bist ein böser Mann. Achter, Jahwe bestraft dich für die Familie von Saul. Du hast deinen Platz gestohlen. Jetzt gibt Jahwe das Reich deinem Sohn Absalom. Neunter, Abisai sagte zum König, warum darf dieser tote Hund fluchen? Ich will ihm den Kopf abschlagen. Zehnter, der König sagte, lasst ihn. Vielleicht hat Jahwe ihm gesagt, fluche David. Niemand darf ihn fragen, warum machst du das? Elfter, David sagte zu seinen Männern, mein eigener Sohn will mich töten. Dieser Mann darf das also auch. Jahwe hat es ihm befohlen. Zwölfter, vielleicht sieht Jahwe mein Unglück. Vielleicht gibt er mir bald wieder Gutes für diese Flüche. Dreizehnter, David und seine Leute gingen weiter. Simei ging am Berg neben ihnen her. Er fluchte und warf Steine und Erde. Vierzehnter, der König und sein Volk kamen zum Jordan. Sie waren sehr müde. Dort ruhten sie sich aus. Fünfzehnter, Absalom kam mit vielen Männern nach Jerusalem. Auch Ahithophel war bei ihm. Sechzehnter, Husai war ein Freund von David. Er kam zu Absalom. Er rief, es lebe der König. Siebzehnter, Absalom fragte Husai, bist du deinem Freund David nicht treu? Warum bist du nicht mit ihm gegangen? Achtzehnter, Husai sagte, nein. Ich bleibe bei dem Mann, den Jahwe und das Volk gewählt haben. Neunzehnter, ich habe deinem Vater gedient. Jetzt diene ich dir. Ich werde dir helfen. Zwanzigster, Absalom sagte zu Ahithophel, gebt uns einen Rat. Was sollen wir jetzt tun? 21. Ahithophel sagte, geh zu den Frauen deines Vaters. Dann wissen alle, du bist sein Feind. Das macht deine Leute stark. 22. Sie bauten ein Zelt für Absalom auf dem Dach. Absalom ging vor allen Leuten zu den Frauen seines Vaters. 23. Der Rat von Ahithophel war damals sehr wichtig. Er war wie ein Wort von Gott. David und Absalom glaubten ihm immer.